wollte nur noch rauf. Da jagte laut ein Knall und die Zimmertür flog auf. Hasenohren und Stummelschwanz war alles, was ich sah. Und ne Peitsche in der Hand und die letzten vier waren da. Jetzt gibt's ne fette Orgie, das hab ich mir gedacht. Doch scheiße, Mann, der Wecker schellt, da bin ich aufgewacht. Und jetzt sitz ich hier ohne Hosen, ganz allein. Zieh mir gleich noch ne große Flasche Pfeffi rein. Mit einem Stift schreibe ich ein Gedicht. Es trägt den schönen Titel: Wer bumst nicht?